Ihr hört FSK auf 93,0 MHz. Dies ist eine Sendung zur Veranstaltung Erscheinungsform und Begriffe des Rassismus. Ein Mitschnitt aus der Roten Flora vom 20. Juni. Die fand statt im Rahmen der Veranstaltungsreihe Das ist doch kein Zustand. Deutschland gibt es immer noch, der Gruppe Sula Plage. Für diese Veranstaltung haben wir uns Justin Monday eingeladen, der bereits einen Text in der Exit-Ausgabe Nummer 11 veröffentlicht hat, mit dem Titel Die doppelte Natur des Rassismus über den Mythos der Gesellschaft in der Krise. Genau, inhaltliche und einleitende Worte fand aber bereits unser Genosse auf der Veranstaltung selber. Grob zusammengefasst, das wird natürlich Justin Monday alles nochmal genauer ausführen, geht es darum, zu beschreiben, dass es sozusagen nicht den einzelnen Rassismus gibt, sondern er vor allen Dingen dort zwei Hauptstränge herausarbeitet. Und weitergehend soll es auch darum gehen, wie die Linke versucht, Erscheinungsformen des Rassismus theoretisch zu greifen oder zu begreifen. Wer von euch bei der vorletzten Veranstaltung mit Thomas Ebermann hier war, hat da ja auch mitbekommen oder vielleicht auch aus einem anderen Kontext, dass die Beschäftigung mit dem Rassismus in der Geschichte der Deutschen Linken, also der Bundesdeutschen Linken, keine Selbstverständlichkeit ist. Vielleicht habt ihr das noch in Erinnerung bei diesem Vortrag, dass es sozusagen bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion schwerpunktmäßig in der Linken darum ging, Revolution zu machen, das heißt sozusagen eine sehr vorwärtsgerichtete Politik zu betreiben, eine sehr aktivistische Politik und sozusagen eine Kritik auch an den bestehenden Verhältnissen auch vor Ort, sozusagen erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, nach sozusagen 1990, Anfang 90er Jahre, erst dann in den Mittelpunkt gerückt ist. Und damit auch, das wird auch Justin Monday wahrscheinlich noch weitergehend erklären, die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus. Nicht nur sozusagen als globales Ausbeutungsverhältnis, sondern auch im Sinne einer antiimperialistischen Theorie, sondern sozusagen auch Rassismus als Erscheinung in der bestehenden deutschen Gesellschaft. Es gibt dann ab dem Anfang der 90er Jahre unterschiedlichste theoretische Strömungen, die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Das sind zum Beispiel poststrukturalistische Theorien, dekonstruktivistische Theorien, natürlich auch Ansätze, die sich auf die kritische Theorie beziehen, orthodox-marxistische Theorien, die es natürlich auch vorher gab, die vielleicht den Rassismus eher als etwas sehr Funktionales, als eine Art Herrschaftsinstrument sehen. Dann gibt es auch Teile der Linken, die sich später, vor allen Dingen ab dem 11. September, komplett abwenden von der Beschäftigung des Rassismus. Und warum das eigentlich so ist, warum es diese unterschiedlichen Ansätze gibt, auch diese ganzen Grabenkämpfe, Höhepunkt zum Beispiel in den aktuellen Auseinandersetzungen des Antirassismus, das No Border Camp in Köln im Jahre 2012. Das liegt unter anderem wahrscheinlich auch daran, dass vielleicht das Phänomen, was dort versucht wird zu greifen, zu beschreiben, vielleicht auch ein widersprüchlich und unterschiedliches ist. Aber ich glaube, das reicht erstmal für die Einleitung und damit gebe ich das Wort an Justin Monday. Ja, vielen Dank. Bin ich so gut zu hören? Bin ich so weit vom Mikro? Das brummt irgendwie. Ne, hier brummt es. Egal. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und weil das heute ein wenig theoretischer wird als bei den letzten drei Veranstaltungen, habe ich beschlossen, damit das auch zu merken ist, fange ich mit einem Sprung ins kalte Wasser an und mache eine kleine Vorbemerkung zum Titel Begriff und Erscheinungsformen des Rassismus, indem ich die Frage stelle, warum braucht es überhaupt Begriffe von den Erscheinungsformen des Rassismus? Das ist, wenn man sich ein bisschen überlegt, was überhaupt ein Begriff ist, nämlich eigentlich eine ziemlich seltsame Sache. Ein Begriff ist immer ein Begriff von etwas, also er hat einen Gegenstand, und fasst die gemeinsamen Entstehungsbedingungen und Eigenschaften aller Einzeldinge, die unter dem Begriff passen. Also da wird immer subsumiert beim Begriff. Ein Beispiel aus der politischen Ökonomie, über die ich gleich nicht viel reden werde, sondern nur jetzt, ist zum Beispiel der Begriff Tauschwert. Der Begriff Tauschwert ist A, etwas, was allen Waren gemeinsam ist, und der Begriff sagt etwas zu den Entstehungsbedingungen dieser Gemeinsamkeit, nämlich diese Gemeinsamkeit ist etwas, was in der Tauschrelation zumindest entsteht, erscheint, wie auch immer man das formuliert. Und C, wenn der Begriff gebildet wird, entsteht die Möglichkeit adäquater, also dem Gegenstand entsprechenden Aussagen über die Welt. Eine vollständige Aussage über die Welt ist ein Begriff selbstverständlich noch nicht. Dazu gehören auch noch Aussagen darüber, in welcher Beziehung das Begriffene insgesamt zum Rest der Gesellschaft steht. Und da kann es dann wieder komplizierter werden als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Der Tauschwert zum Beispiel ist Teil eines widersprüchlichen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs. Aber in der Bildung des Begriffs steckt immer ein rationales Moment. Also dieses rationale Moment kommt dadurch zustande, dass eben der Gegenstand richtig getroffen werden muss. Und das erlaubt es zu sagen, dass sich im Begriff eine Beziehung zwischen einem Erkenntnissubjekt und einem Erkenntnisobjekt darstellt. Weswegen Gesellschaftskritik im Allgemeinen, mit der ja etwas über die Realität ausgesagt werden soll, Theorie betreiben muss, um bestimmen zu können, wie diejenigen, die diese Kritik vertreten, sich zu dieser Realität verhalten möchten, also abschaffend. Denn das ist nötig, weil die Vorgänge in der Außenwelt ja nicht unmittelbar offen zutage treten. Welche Folge zum Beispiel eine bestimmte ökonomische Maßnahme haben wird, lässt sich nur theoretisch bestimmen, und zu dieser Bestimmung gehört Begriffsbildung. Im Antirassismus liegen die Dinge zunächst einmal anders. Welche Folgen Rassismus hat, ist denkbar einfach zu bestimmen, denn die Rassistinnen pflegen dies offen zu äußern. Das heißt jetzt nicht, dass denen immer alles bewusst ist, was sie da äußern, aber sie kommunizieren miteinander, und diese Kommunikation muss man einfach nur wahrnehmen wollen, und dann sieht man den Rassismus schon. Ein bisschen flapsig, aber im Wesentlichen ist es so. Viel wichtiger als Begriffbildung ist daher im Antirassismus die Überwindung der Abwehr, die sich gegen die Wahrnehmung des Rassismus wehrt. Also in der letzten Woche gab es da ja eine Diskussion, wie die Wahrnehmung der rassistischen Morde der NSU war, dass es eben keine war. Und es ist ja relativ breit festgestellt worden, da ist ein Moment von Abwehr drin enthalten. Sehr weit am Anfang jeder antirassistischen Kritik steht also eine Art psychologisches Moment. Ihr werdet das sicher aus den Streits kennen, die sich um die Frage drehen, ob eine bestimmte Aussage, ein Bild oder sowas nun rassistisch ist oder nicht. Also die Gegenposition sagt immer irgendwie sowas wie, das muss ich doch aber noch sagen können und ich sage doch nur und so weiter. Es ist also eine ganz andere Art von Diskussion, als wenn man darüber diskutiert, was eine bestimmte Steuer bewirkt oder irgendwie sowas. Also jetzt diesen Vergleich zum Ökonomischen zu machen. Ist diese Abwehr einmal überwunden, lässt sich sehr leicht eine Liste an Stereotypen aufstellen, die rassistische Absichten beinhalten oder Ansichten beinhalten. Oder eine Liste von Kennzeichen für eine rassistische gesellschaftliche Organisation. Zu einem Begriff des Rassismus kommt es aber auch so nicht, also mit so einer Liste. Denn diesen Stereotypen fehlt es an innerer Konsistenz. Sie sind ziemlich wild, sie sind gegensätzlich und sie behaupten, zum einen eine Gemeinsamkeit, die es gar nicht gibt, also eine Gemeinsamkeit, die alle so und so haben sollen. Und B, wollen die Rassistinnen die Entstehungsbedingung des Gegenstands selbst sein. Also sie wollen sich in eine Position bringen, in der sie darüber bestimmen können, wie die anderen zu sein haben. Dies bedeutet, dass sie kein reflektierendes Verhältnis zur Realität besitzen. Weswegen davon gesprochen wird, dass im Rassismus den Opfern etwas zugeschrieben wird. Diese Formulierung zugeschrieben ist ein wenig verharmlosend, weil dazu auch Gewalt und nicht nur Schreibarbeit gehört. Aber Zuschreibung deutet korrekt an, dass sich Subjekt und Objekt im Rassismus sozusagen begriffswidrig verhalten. Einerseits tönen Rassistinnen groß mit Wissen über die anderen herum. Sie tun so, als hätten sie selbst den Begriff etwa der Schwarzen gebildet. Andererseits verhalten sie sich so, dass sehr schnell deutlich wird, dass sie nicht bereit sind, ihre Begriffsbildung an der Außenwelt auszurichten. Es wird ein Bedürfnis offenbar, nachdem die Schwarzen jetzt im Beispiel so, wie die Fantasie sie sich ausmalt, sein sollen. Beziehungsweise so sind und deswegen muss mit ihnen so verfahren werden. Das ist wahrscheinlich etwas, was ihr aus Erfahrung alles kennt. Und darauf lässt sich nun auf zweierlei Arten reagieren. Die erste Art ist zu sagen, okay, dann bilden wir halt nicht den Begriff des Rassismus, sondern erstmal nur den Begriff dieser Bedürfnisse. Oder in poststrukturalistischer ausgedrückt, wir analysieren die Systematik der Zuschreibungen, also den rassistischen Diskurs oder irgendwie sowas ist dann die Formulierung. Die zweite Variante darauf zu reagieren ist zu sagen, dass der Begriff der anderen so gebildet werden muss, dass er die Geschichte der Herrschaft nachzeichnet, die diese anderen zu anderen gemacht haben. Also man kann dann hergehen und sagen, irgendwie das ist eine bestimmte Art der Erfahrung von Unterdrückung, die sich in dieser und jener Eigenart spiegelt und so weiter. Und im Prinzip dreht sich jede antirassistische Theorie um diese beiden Pole, beziehungsweise um die Frage, wie sie in ein Verhältnis zueinander gestellt werden müssen. Das ist auch notwendig, denn eine Variante von beiden reicht nicht aus. Wenn nur das Bedürfnis analysiert wird, also etwas sehr Individuelles auf Seite der Rassistinnen, entsteht immer die Frage, wie denn dieses Bedürfnis zum immer gleichen Objekt findet. Also wenn es nur Zuschreibung ist, könnte man ja denken, naja, dann schreiben die einen dieses Bedürfnis halt irgendwem zu oder irgendetwas und die nächsten etwas anderem. Also es gibt da etwas Allgemeineres. Es ist immer der gleiche Gegenstand oder es gibt eine Art, eine gewisse Konstanz im Gegenstand. Und da muss man dann fragen, wo kommt das her? Wenn ich nur die Geschichte der Herrschaft nachzeichne, die etwa sagt, dass Ausländerinnen deswegen Ausländerinnen sind, weil der Staat die Gesellschaft homogenisiert und Pässe vergibt, dann komme ich zu dem umgekehrten Problem. Warum homogenisiert sie dann nicht alle Menschen auf die gleiche Weise? Außerdem würde dann den Objekten der rassistischen Herrschaft auch im Antirassismus der Subjektstatus geraubt. Es scheint dann in der Theorie so, als hätten sich diejenigen, die vom Rassismus betroffen sind, ohne Einspruch der rassistischen Macht gefügt. So geht es also nicht. Also muss man irgendwie versuchen, das Verhältnis zwischen diesen beiden Polen zu bestimmen. Also, und dass das versucht wird, ist euch wahrscheinlich aus diversesten Diskussionen auch wiederum bekannt. Irgendjemand sagt dann, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie nennen wir denn jetzt die Leute, um die es geht? Dann wird irgendein Begriff gefunden, ja, aber schreiben wir damit denn nicht auch schon wieder eine Identität fest? Also da wird immer zwischen diesen beiden Polen hin und her geschwankt. Und man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen, wie dieses Verhältnis der beiden Pole zueinander steht oder wie das ist. Andererseits lassen sich diese aber nicht in ein rationales Verhältnis zueinander bringen. Denn im Gegensatz zum üblichen Begriffsbestimmen geht es im Rassismus ja genau darum, den Rassistinnen die Macht streitig zu machen, mit den anderen nach ihrem Bedürfnis zu verfahren. Die Gegensätze, und das sind in diesem Fall noch keine Widersprüche, die sich irgendwie dialektisch auflösen ließen oder sowas, die sich hieraus ergeben, werden im Antirassismus dauernd neu diskutiert. Welche Bezeichnung benutzen wir, damit klar ist, wer gemeint ist und zum anderen nicht die Stereotype reproduziert werden? Also reproduziert, das Wort kommt in den Zusammenhang dauernd vor. Das ist eine dauernde Debatte und ich halte das für ein blindes Herumirren in diesen Gegensätzen. Und gegen diese Gegensätze ist dann Begriffsbildung wiederum doch sinnvoll. Und wie die dann auszusehen hat, irgendwie ist eine spannende Frage, die werde ich heute nicht beantworten. Damit ist aber der Sprung ins kalte Wasser auch erstmal vorbei. Und den habe ich eben deswegen gewählt, um klarzumachen, irgendwie kann man da nicht straight logisch vorgehen oder sowas bei der ganzen Angelegenheit. Und weil ich aber bis zu dem Begriff, den ich dann am Ende vertreten möchte, nicht mehr kommen werde, weil das viel zu umfangreich wäre, ja, dieser Einstieg mit dem Problem, um das sich im Prinzip alles dreht und was eine antirassistische Theorie, Kritik oder wie das dann immer heißt, zu lösen hat. Und was ich jetzt gleich in zwei Teilen machen möchte, ist Folgendes. Als erstes möchte ich ein wenig darüber sagen, wie die deutsche Linke überhaupt zu der Fähigkeit gekommen ist, in diesen Gegensätzen herumzutappen. Also das ist, was Mani gerade sagte, das ist nicht selbstverständlich, die kannte die Linke vor 1989 fast gar nicht, diese Probleme. Und das nicht deswegen, weil es keinen Rassismus gab. Der Zeitraum, in dem diese Fähigkeit erworben wurde, war die erste Hälfte der 1990er Jahre, in der ein Teil der Linken sich die Fähigkeit erarbeitet hat, Rassismus als solchen überhaupt zu erkennen. Damit denke ich sowohl an die Veranstaltung mit Thomas Ebermann anzuknüpfen, als auch an die zu NSU vergangene Woche. Ich denke, die Referenz zu NSU ist recht klar, denn es wurde auf der Veranstaltung ja herausgearbeitet, dass das Nicht-Sehen-Wollen des rassistischen Charakters der NSU-Morde kaum untertrieben werden kann. Der Bezug zu der Erzählung von Thomas ist primär der, dass ich den Bruch nach 1989 für genauso wichtig erachte, wie er ihn dargestellt hat. Allerdings werde ich mich dazu ein wenig spiegelverkehrt verhalten. Denn dass die Linken oder die Linke auf einen Schlag die Welt nicht mehr verstanden hat, weil sich die politischen Konflikte auf einmal nach ganz anderen Kriterien ergaben, hat auf die Rezeption und die Bildung von antirassistischer Theorie einen, ich sag jetzt mal, positiven Einfluss gehabt. Selbstverständlich ist dieser Umbruch das Desaster gewesen, von dem Thomas gesprochen hat. Es gab aber zumindest noch die Fähigkeit, mit dem Desaster auseinanderzusetzen. Und ja, die Schritte und Positionen, die dabei dann da rausgekommen sind, werden Teil des ersten Teils sein. Im zweiten Teil werde ich dann zwei Pole innerhalb des Rassismus auseinandernehmen und so voneinander trennen, dass damit dann Gesellschaftskritik betrieben werden kann mit diesen Polen, weil ich denke, und das wird hoffentlich dann klarer werden, dass wenn man einen Begriff des Rassismus macht oder eine Vorstellung des Rassismus versucht herauszufinden, eine Definition zu machen, was ist Rassismus, baut man so schlechte Abstraktionen, dass keine Beziehung zur gesellschaftlichen Realität mehr hergestellt werden kann. Diese Aussage wird hoffentlich im zweiten Teil dann deutlich werden. FSK auf 93,0 MHz Hier läuft weiterhin der Mitschnitt der Veranstaltungen Erscheinungsformen und Begriffe des Rassismus mit Justin Monday in der Roten Flora in Hamburg vom 20. Juni 2014 für die musikalische Untermalung sorgen Recondite, Oma S. und Jared Wilson heute. Ja, erstmal zu den antirassistischen Debatten in den 90er Jahren. Und um diesen Bruch nochmal deutlicher zu machen, habe ich ein bisschen Material mitgebracht, an dem man erkennen kann, was so von 1990 bis 1995 passiert ist. Das erste ist dieser Reader, Deutschland nie wieder, Kongress der radikalen Linken von Pfingsten 1990. Und das ist irgendwie ein Kongress gewesen, auf dem sich so ungefähr alle gesammelt haben, die mit der Wiedervereinigung und dem, was dann deutschnationaler Taumel oder sowas innerhalb der Restlinken genannt wurde, nicht zufrieden waren. Im Inhaltsverzeichnis kann man schon sehr eindeutig sehen, Rassismustheorie war da noch nicht am Start. Also die Vorträge, beziehungsweise das waren meistens Podien wohl, sind dann beim Themenbereich Wiedervereinigung zum Beispiel, was machen wir jetzt? Oder die heißen einfach Redebeitrag auf dem Kongress der radikalen Linken. Dann gibt es den Themenbereich Antifaschismus, den Themenbereich Antiimperialismus, dann gibt es den Themenbereich zur Kritik der RGW-Länder und Gorbatschows Perestroika, dann gibt es den Themenbereich Ökologie, den Themenbereich Perspektiven der radikalen Linken, dann gibt es die Beschlüsse der radikalen Linken und dann gibt es noch Diskussionsbeiträge, die sich alle auch um sowas drehen. Also dieser Reader, der ist interessant, aber für die Rassismustheorie wenig ergiebig, oder die antirassistische Theorie, weil alle eigentlich noch in den Koordinaten der 80er Jahre versuchen, ihre damalige Position zu verteidigen. Sie merken schon, es geht hier irgendwas gar nicht mehr. Das hat Thomas ja recht eindrücklich gemacht. Aber gab noch überhaupt keine Fähigkeit, da irgendwie mit Begreifen umzugehen und so weiter. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist dann ein Reader von 4 Jahre später, das ist jetzt von 1994. Das ist der Reader Etwas Besseres als die Nation, Materialien zur Abwehr des gegenrevolutionären Übels von den Wohlfahrtsausschüssen. Das ist im Gegensatz zu dem Reader hier sehr viel subkultureller, also die Wohlfahrtsausschüsse waren irgendwie ein Zusammenschluss von diversen Bands, Theoretikerinnen, Politaktivistinnen, die eine Tour in Ossiland gemacht haben, um irgendwie den Pogromen da irgendwas entgegenzusetzen, Aufklärung zu betreiben und alles Mögliche, auch Konzerte zu spielen. Und das ist poststrukturalistisch dominiert, also dieser Reader. Und da gibt es dann irgendwie direkt, also der erste Abschnitt heißt Etwas Besseres als die Nation, also ist auch ein Sammelband. Und da gibt es dann Thesen zu Rassismus und Jugendkultur im dritten Jahr der deutschen Einheit gegen die völkische Mitte. Also das sind alles die Titel. Dann gibt es von Günter Jakob Ich-Identität und nationale Identität. Da merkt man schon an den Titeln, das sind Texte, die sich in dieser Zwischenzeit, in den 4 Jahren, das ist ein relativ ähnliches Spektrum. Und es hat aber innerhalb dieses Spektrums einen Bruch gegeben zu einer Theoriebildung, die mit dem, was da passierte, so anfing, etwas anfangen zu können, beziehungsweise teilweise waren sie da auch schon sehr weit mit. Ich lese da jetzt einfach mal aus dem Aufruf der ganzen Angelegenheit einen Abschnitt vor. Also vom Wohlfahrtsausschuss Hamburg, Etwas Besseres als die Nation zur Begründung der Tour. Und da heißt es dann, Deutschland im Frühjahr 1993. Je näher wir hinschauen, desto fremder schaut es zurück. So bleibt uns nichts anderes übrig, als die Anschauung in Kritik zu überführen. Du empörst dich über Pogrome gegen Fremde, willst etwa, also die Fremden in Tüttelchen, willst etwas dagegen tun und stehst plötzlich vor einem Berg von Fragen. Du willst konkret mit anderen handeln und stellst plötzlich fest, dass du dazu auch abstrakt werden, Begriffe entwickeln und sie diskutieren musst. Du möchtest mit dem einem Baseballschläger bewaffneten Nazi, dem mit einem Baseballschläger bewaffneten Nazi entgegentreten und merkst, dass er im Feuilleton deiner Zeitung und auf dem Buchmarkt Verbündete hat, die offene oder verschlüsselte Rechtfertigungen formulieren, die von vielen gelesen werden und die du widerlegen musst. Und dann ein bisschen später. Rassismus empört da am meisten, wo er direkt von Personen geäußert oder direkt an Personen vollstreckt wird. Dadurch entsteht der Eindruck, mit der Bekämpfung der Rassisten alleine ließe sich der Rassismus bekämpfen. Doch die Vorstellung, Nazis raus gleich Rassismus raus, funktioniert nicht. Glaubt man, Rassismus existiere nur durch einzelne Rassisten, bleiben die rassistischen Reproduktionsstrukturen der Moderne außerhalb des Denkens. Das ist also in einem durchaus aktivistischen Zusammenhang ein Mitbekommen, wir brauchen eine komplett neue Theorie. Und diese Theorie war dann eben zum einen der Poststrukturalismus. Der konnte es deshalb sein, weil er sich um diese ganzen Fragen von Begriffsbildung und Rationalität auf eine sehr eigenwillige, abweisende Art verhalten hat. Also für eine poststrukturalistische Theorie muss es kein Erkenntnissubjekt geben. Es ist eine Position, die ich nicht teile. Aber es ist eine, die in Bezug auf antirassistische Theorie, für antirassistische Theoriebildung sehr produktiv war und es übrigens auch für feministische Theoriebildung war. Und ja, das sollte man im Hinterkopf behalten. Die andere Theorierichtung, die da relevant wurde, war die kritische Theorie, weil die eben auch nicht von einem rationalen gesellschaftlichen Zusammenhang, der hauptsächlich durch Interessen gestiftet ist und so weiter, ausgeht, sondern weil eben dieser zentrale Satz aus der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno, Aufklärung ist Mythos und Mythos ist Aufklärung, eine Realität annehmen konnte, in der es all dieses irrationale Umkippen der Begriffsbildung in Mythologie irgendwie geben kann. Und deswegen war das die zweite Hauptströmung, die in diesem Diskussionsbedarf, man will eigentlich nur den Nazis entgegentreten oder den Rassistinnen und merkt, man muss dafür aber auch was wissen. Und es ist doch nicht so einfach, wie man eben erstmal denkt, wenn man weiß, naja, so schwer ist es nicht, dagegen zu sein, dass Leute, dass irgendwie die Wohnhäuser von Leuten angezündet werden. Also in diesem Verhältnis gab es eigentlich keine groß anderen Möglichkeiten an Theorierezeptionen. Da werden jetzt die einen oder anderen sagen, meine Theorie, ich dachte doch aber auch. Aber erstmal war das irgendwie das Einzige, irgendwie, wo überhaupt etwas dann produktiv daraus wurde. Die kritische Theorierichtung war damals natürlich dann die Bahamas, die ISF. Und in der Bahamas stand damals auch viel Sinnvolleres drin als heute. Die waren noch nicht so eine Katastrophe. So, das ist also das zweite von 1994. Dann habe ich noch weiter mitgebracht eine gemeinsame Ausgabe der Zeitschriften Off Limits und Zack. Das waren zwei bewegungsorientierte antirassistische Zeitschriften. Die Zack gibt es auch noch, von der Off Limits habe ich schon lange nichts mehr gesehen. Die Zack ist aber so ein dünnes Heftchen, da stehen immer 3-4 Texte drin, vielleicht auch mal 5, die auch alle viel kürzer sind. Und daraus möchte ich jetzt nochmal einen Abschnitt vorlesen aus einem Text des Antirassistischen Telefons Hamburg. Also tatsächlich jetzt als Vertreterin einer Position, die sich erstmal um Theoriebildung so nicht kümmert, sondern erstmal tatsächlich praktisch Feuerwehr betreiben will und das auch tat. Und irgendwie trotzdem aber in einem Text politische Bilanz und Perspektiven antirassistischer Politik auch nicht umhinkommt, einen bestimmten theoretischen Bezug zu machen. Und da lese ich auch nochmal einen Abschnitt daraus vor. Verantwortungsloser Standpunkt ist der überschrieben und fängt so an. Es war absolut üblich, staatliche Flüchtlingspolitik und Rassismus als getrennte Probleme der Gesellschaft zu begreifen. Als wichtiger politischer Schwerpunkt entwickelte sich zuerst die Auseinandersetzung um den Zusammenhang von staatlichem Rassismus und dem in der Gesellschaft vorhandenen und mobilisierbaren Rassismus. Sehr populär und andauernd anzutreffen war der Standpunkt, man selbst sei der Meinung, dass Ausländer eine Bereicherung der Kultur seien und lehne die rassistischen Pöbeleien und Angriffe entschieden ab. Aber zu viele Ausländer könne die bundesdeutsche Bevölkerung nicht vertragen. Sonst drifte sie nach rechts ab. um das demokratische Gemeinwesen. Also die beschreiben irgendwie in diesem Text, das muss man vielleicht dazu sagen, wie sie sich zu sonstigen Nicht-Rassistinnen, also die sich subjektiv Nicht-Rassistinnen, als Nicht-Rassistinnen begreifen, verhalten mussten in ihrer praktischen, heute würde man sagen, Soli-Arbeit. Und im Groben war es das wohl auch. Also ich kenne diese Gruppe jetzt nicht. Ich weiß nicht, was die genau gemacht haben, außer über diesen Text. Aber die sind durchaus typisch. Um das demokratische Gemeinwesen namens BRD nicht zu gefährden, müsse man für ein verträgliches Quantum ausländischer Kultur sorgen. Sonst spiele man den Rechten und Faschisten in die Hände. Forderungen wie Bleiberecht für alle und offene Grenzen seien unrealistisch, idealistisch, linksradikal und verantwortungslos. Diesen nationalen Standpunkt, dessen Sorge und Sensibilität dem politischen Klima in Deutschland gilt und dessen politischer Bezugspunkt in erster Linie deutsche Staatsbürger und deren Sorgen und Nöte ist, kritisieren wir als Haltung, die den Rassismus zu einem gesellschaftlichen Phänomen erklären, gesellschaftspolitischen Phänomen erklären. Dieser ist zwar zu analysieren, zu kritisieren und in seinen Auswüchsen zu bekämpfen, aber als solcher in das eigene partei- und machtpolitische Kalkül mit einzubeziehen. Grund- und Menschenrechte sind für einen solchen Standpunkt kein Tabu mehr. Also die meinen Grund- und Menschenrechte angreifen. Also es ist natürlich der Kontext Asylrechtsabschaffung. Dass es Rassismus in der BRD gibt und in welchen Formen er praktisch und ideologisch auftritt, war zu dieser Zeit ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Die zentrale Forderung, offene Grenzen und Bleiberecht für alle, wendet sich gegen Positionen, die im Namen der nationalen Machbarkeit, wir können doch nicht alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen, Menschenrechte zur Disposition stellt. Das ist der Abschnitt. Das schreiben die am Anfang von ihrem Papier, danach sagen sie, mit wem sie wie zusammengearbeitet, was für Konflikte entstanden sind und so eine Art von Papier ist das. Und wenn ihr das mit heute vergleicht, was es da dann noch so gibt, sowas gibt es nicht. Also dass die eigene Position in Relation stellen zu dem, was einem entgegentritt. Und vor allen Dingen ist das ein Papier, wo man merkt, sowas wie Kritik nationaler Identität ist etwas, was in dieser Zeit in antirassistischen linksradikalen Kreisen und viel andere als antirassistische gab es nicht, es war das allgemeine Thema, was innerhalb dieser Kreise einfach durchgesetzt war. Was auch an diesem etwas Besseres als die Nation irgendwie sichtbar ist und was allgemein das markiert, was dann von im Nachhinein, das ist der Antinationalismus der 90er bezeichnet wird oder die antinationale Position. Also, und die unterscheidet sich eben von dem, was vorher Internationalismus war, dadurch, dass thematisiert wird, wie ist diese Nation überhaupt im Inneren verfasst. Der Internationalismus, das Wort sagt schon, kümmert sich um, was ist die Nation nach außen. So. Und die Resultate all dieser Debatten, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, waren: Zum einen wird der Begriff Rassismus verwendet und das bedeutet eine Ablehnung der Begriffe Fremdenfeindlichkeit und Ähnliches. Das zweite Resultat war, Multikulti ist Rassismus, also eine Absage an die Fremden als alternativ als Fremde bezeichnen zu wollen. Der dritte Punkt war, Fluchtgründe sind uninteressant. Man interessiert sich nicht dafür, warum Leute geflüchtet sind. Das kann man in Theorie machen, aber für die Verteidigung irgendwie von Flüchtlingsgruppen, für die Verteidigung des Asylrechts oder sowas ist das egal. Der nächste Punkt war, die Unterstützten müssen weder Genossinnen sein, noch ein revolutionäres Subjekt und sie müssen auch keine besseren Menschen sein. Der nächste Punkt war, jetzt wird es theoretischer, Rassismus erklärt sich nicht aus Interessen. Antirassismus kann nicht in der Form des Klassenkampfs verlaufen, also was, wenn überhaupt, vorher eine Position war. Und der letzte, Rassismus, und der das eigentlich zusammenfasst, Rassismus ist ein eigenes Herrschaftsverhältnis. Der Kern des Antirassismus ist die Kritik der Identität. Die Linke darf prinzipiell keinen identitären Standpunkt vertreten. Es gab zum Beispiel den Slogan dann, links ist dort, wo keine Heimat ist. Und das war durchaus so gemeint, dass damit auch Subkulturidentitäten und Ähnliches mit gemeint sind. Das klingt nun alles aus antirassistischer Perspektive sehr notwendig. Allerdings war es ein Einspruch gegen so ziemlich jede Vorstellung von linker Politik, die es zuvor gegeben hat. Es gab da zum Beispiel bei der Frage, beteiligt man sich an den Lichterketten oder nicht, die Argumentation, die Verwendung des Wortes Fremdenfeindlichkeit würden wir zwar auch nicht machen, aber wir wollen die Menschen doch da abholen, wo sie stehen, also dürfen wir sie nicht mit dem bösen Wort Rassismus vor den Kopf stoßen. Der Internationalismus, hatte ich schon gesagt, war voll von multikulturellen Vorstellungen. Die Thematisierung von Fluchtgründen war zuvor die einzige Möglichkeit, die Geflüchteten als Opfer darzustellen, denen geholfen werden müsse. Also dieses als Opfer wurde auch nie problematisiert im Groben. Genossinnen waren im Antiimperialismus sowieso alle außerhalb der westlichen Metropolen. Und als Basis von politischer Mobilisierungsfähigkeit galt die sich aus einem gemeinsamen Interesse ergebende kollektive Macht. Also das ist dieses am Klassenkampf gebildet oder am Antiimperialismus, wer sind die unterdrückten Nationen, wer sind die Unterdrückernationen und diese ganzen Strukturierungen. Und das zeigt, damit bin ich mit diesem Teil am Ende, wie groß der Sprung damals war und wie groß der Bruch der Restlinken mit der Linken vor 1989 war. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, wie groß die Rückschritte sind, die es seither wieder gegeben hat. Also wenn man sich nur die Mobilisierung von Lampedusa anguckt, die erfreulich groß war, aber die eben zum Beispiel ganz offensiv mit Fluchtgründen argumentieren, also irgendwie der NATO-Krieg, also diese Argumentation, die steht auf so schwachen Füßen, die ist nur eine Fantasie von Antiimperialistinnen, um ihr Weltbild aufrechterhalten zu können. Sie ist überhaupt nicht mal funktional, weil es natürlich heißt, wenn der Krieg vorbei ist, können die auch eigentlich wieder zurück. Also sowas kommt gar nicht vor als Problematisierung. Dass Identitätspolitik wieder die Sache der Stunde ist, ist auch klar. Zu der Entwicklung dahin komme ich gleich noch. Vorher noch irgendwie noch mal ein, zwei Worte zum Poststrukturalismus. Hegemonial wurde ist zu der Zeit in linksradikalen Kreisen oder zumindest völlig normal wurde, wurde dann diskutiert anhand von Foucaults Begriff Biopolitik. Der rassistische Diskurs war ein wichtiger Theoriesprang, war in dieser Terminologie eine Form der Biomacht. Und auch das muss man heute, glaube ich, dazu sagen, antideutsch hieß damals noch nicht primär Israel-Solidarität, obwohl im Golfkrieg 1990 diese Differenz, also das Israel-solidarische Moment, das hat es gegeben, aber die ganzen 90er Jahre hindurch war das eigentlich ein antinational-antideutsch, also das Antideutsche war eine Spezifizierung des Antinationalen und es war eine Zuspitzung der Identitätskritik auf die deutsche Identität. Ja, das so irgendwie der erste Teil. Und ja, die Spezifik dieser Art von Debatten, ich hoffe, sie ist halbwegs rübergekommen, sonst müssen wir das gleich in der Diskussion machen. hört weiterhin das freie Senderkombinat auf 93,0 MHz. Hier läuft gerade eine Veranstaltung, ein Mitschnitt einer Veranstaltung mit dem Titel Erscheinungsformen und Begriffe des Rassismus, die mit Justin Monday am 20. Juni 2014 in der Roten Flora in Hamburg stattfand. Ja, ich käme jetzt zum zweiten Teil und der stammt aus einem Text, der hauptsächlich bei Sarrazin anfängt oder anlässlich der Sarrazin-Debatte geschrieben wurde. Deswegen geht er zeitlich davon aus, er hätte auch zur NSU geschrieben werden können, allerdings mit einem etwas anderen Schwerpunkt dann. Aber auf jeden Fall war das eine Zeit, in der das Neuaufkommen oder Wiedermerken des Rassismus auf eine reichlich derangierte radikale Linke gestoßen ist, die von der antirassistischen Kritik, die sie sich in den 90er Jahren angeeignet hatte, nur noch Schlagworte geblieben waren. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen um die Frage, unter welchen theoretischen Prämissen der nationale Konsens, der vornehmlich an den rassistischen Mobilisierungen der wiedervereinigten Deutschen in den 90er Jahren festgemacht wurde, am ehesten begriffen und wie ihm begegnet werden kann, kippte die Debatte nach 9/11 und der damit verbundenen Rückkehr antiimperialistischer Paradigmen in eine absurde Schlammschlacht. Auf der einen Seite standen die Poststrukturalistinnen, die sich auf einmal nicht mehr so sicher schienen, ob in der ersten großen Erzählung nach dem postmodernen Tod der Geschichte, dem Dschihadismus, nicht doch die Subalterne spricht. Also das Subaltern Speak ist ein sehr bekannter postmoderner Text, der heute so ein Grundlagentext der Postcolonial Studies ist. Dies war eine Unsicherheit, die deutlich zutage beförderte, dass der Wunsch nach Fortsetzung des antiimperialistischen Kulturalismus der Neuen Linken aus den 70er und 80er Jahren wohl doch ein bedeutendes Motiv bei der linksradikalen Rezeption poststrukturalistischer Theorie gewesen war. Auf der anderen Seite stand die antideutsche Strömung, die es nicht nur versäumte, ihre Kritik des Antisemitismus und ihre politisch dringend gebotene Solidarität mit Israel so zu formulieren, dass die antirassistische Kritik nicht unter die Räder gerät. Vielmehr wurde eine ressentimentgeladene Kritik der antirassistischen Bewegung formuliert, nach der diese als die Speerspitze aktueller antimoderner Tendenzen erschien. Die antideutsche Kritik war ja an die kritische Theorie angelehnt und aus der These vom Untergang des autonomen bürgerlichen Subjekts, in Auschwitz stammt. Inzwischen agieren diejenigen, die das damals betrieben haben, aber so, als hätten sie diese auch selbst nie geglaubt, diese These, und verlangen vornehmlich von den poststrukturalistischen Theoretikerinnen jenes positive Bekenntnis zum Glücksversprechen eben dieses bürgerlichen Subjekts, dem sich vor allem Adorno immer verweigert hatte. Anders ist nicht zu erklären, dass niemand auf die Idee kam aus diesem Spektrum, dass die poststrukturalistische Subjektkonstitution Konzeption ein zwar problematisches historisches Resultat der Liquidation des Subjekts ist, aber zumindest anerkannt werden muss, dass die im Aufklärungssinn entfaltete bürgerliche Subjektivität die historische und politische Bühne nie mehr betreten wird. Also diese entfaltete bürgerliche Subjektivität, um nochmal zu dem Teil mit dem Begriff am Anfang zurückzukommen, ist diejenige, die erkenntnistheoretisch zu dieser Erkenntnisleistung, also Subjekt und Objekt zu vermitteln, fähig ist. Und in der Dialektik der Aufklärung ist dargelegt, warum die Aufklärung selbst in diese Unfähigkeit wieder kippt. Indem ausgerechnet der feministische und antirassistische Gebrauch der Diskurstheorie in den Mittelpunkt der Kritik gestellt wurde, also der Versuch, von ihr einen kritischen Gebrauch zugunsten derer zu machen, denen die Versprechen der Aufklärung schon immer unerreichbar erscheinen mussten, wurden die vorherigen, teilweise sogar gemeinsamen Bemühungen um eine angemessene Kritik des nationalen Konsenses auch von dieser Seite fallen gelassen. Dabei wäre es auch etwa unter dem Eindruck der antisemitisch-antizionistischen Mobilisierung zur UN-Antirassismuskonferenz in Durban 2001 ein leichtes gewesen, die eigenen Kenntnisse von den Unterschieden zwischen Rassismus und Antisemitismus nicht dazu zu benutzen, sie gegeneinander auszuspielen, sondern dazu zu versuchen, diese Unterschiede auf den Begriff zu bringen. Von außen betrachtet muss das alles so erscheinen, als sei ein Vermögen ausgelobt worden für diejenigen, die ihre vergangenen kritischen Einsichten am wirkungsvollsten unter einem Haufen Denkschrott begraben. Kaum bemerkt, inmitten des ganzen Schlamassels saßen jene antirassistischen Initiativen, die sich mangels politischem Erfolg ihrer Kampagnen gegen Abschiebungen und Abschiebeknäste, gegen die Militarisierung der EU-Außengrenzen und die immer weitergehenden Verschärfungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, zusammengefasst dann das Grenzregime, ohnmächtig beschränkt sahen auf humanistische Hilfestellungen beim Versuch, dieses zu unterlaufen. Also das war natürlich auch in den 90er Jahren schon ein Problem, dieses dauernd in antirassistische Sozialarbeit kippen und wird in diesem Heft hier auch lang und breit besprochen. Aber so isoliert war es damals dann doch nicht, wie ich hoffentlich mit diesem Text des antirassistischen Telefons Hamburg gezeigt habe. Dabei hatten sich die äußeren Bedingungen gar nicht so sehr verändert. Ein bezeichnendes Schlaglicht darauf, wie hartnäckig der Wille zur Flüchtlingsabwehr und damit der rassistische Konsens hierzulande ist, warf zum Beispiel die öffentliche Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012. Nach diesem Urteil müssen die Leistungen, die Flüchtlinge in Deutschland auf Grundlage des sogenannten Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten, auf das Niveau derjenigen für Hartz-IV-Empfängerinnen angehoben werden. Alles andere wurde als verfassungswidrig beurteilt. Also nicht von Pro-Asyl, sondern vom Verfassungsgericht. Während das Volk in den Internetforen der Tageszeitungen tobte, wurde in den Zeitungen selbst weitgehend geschwiegen. Beendet wurde die Debatte, die nicht wirklich stattgefunden hatte, dann schnell wieder mit dem Statement von Innenminister Friedrich. Der ließ vermelden, er halte den Abstand zwischen Hartz-IV-Regelsatz und den Asylbewerberleistungen nach wie vor für richtig, Zitat. Alles andere ziehe nur, Zitat weiter, noch mal mehr Wirtschaftsflüchtlinge an, Zitat Ende. Dabei hatte das Gericht recht eindeutig formuliert, dass gerade diese Begründung nicht zählt. Wörtlich heißt es im Urteil, Zitat, migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden, können von vornherein kein Absenken des Leistungsstandards unter das physische und soziokulturelle Existenzminimum rechtfertigen. Zitat Ende aus dem Urteil. Die latente Bereitschaft zum Pogrom von unten wird hier im Zaum gehalten, also bei Friedrich, mit dem offenen Bekenntnis von oben, dass die Lebensbedingungen derjenigen, die nicht zu uns gezählt werden, mit voller Absicht unterhalb der Existenzbedingungen gehalten werden. Verfassung hin, Verfassungsschutz her. Also dieses, was der da kommuniziert, das als Rassismus wahrzunehmen, das irgendwie war das, was ich am Anfang meinte, wo die psychologische Hürde gegen besteht, weil da kommen dann so Sachen wie, ne, das ist nicht die richtige Position, aber rassistisch ist das nicht, wir können doch nicht alle und so weiter. Also dieses Moment wollte ich daran nochmal stark machen. Insgesamt ein Déjà-vu für diejenigen, die die Wiedervereinigungspogrome und die Abschaffung des Asylrechts zur Aneignung von dem engeren Sinne antirassistischer Theorie gezwungen hatte. Es fällt beispielsweise sofort wieder auf, dass der Rassismus nicht bloß eine Biologisierung des Staatsbürgerrechts sein kann. Denn der Rechtsstandpunkt und der rassistische Konsens gegen diesen Rechtsstandpunkt fallen ja auseinander. Die Berufung auf Natur, und die ist im Rassismus ja immer irgendwie gegeben, muss eine andere Funktion innerhalb des Rassismus haben, als die Aussage, da ist etwas, was sowieso ist, von der Gesellschaft her unveränderbar. Also Biologisierung ist eigentlich immer ein schlechter Begriff. Und ein relativ ohnmächtiger Begriff. Viel geblieben ist von all diesen Einsichten nicht. Weshalb es unangemessen wäre, die Unfähigkeit, die aktuelle Dynamik des Rassismus auf einen gesellschaftskritischen Begriff zu bringen, vollständig auf bereits verfehlte Anfänge bewegungsorientierter antirassistischer Theoriebildung in Deutschland zurückzuführen. In der Theorie gekippt ist die Einsicht in die Eigenständigkeit des Rassismus als Herrschaftsverhältnis erst mit den Debatten um Empire von Hart und Negri. Ich werdet ihr wahrscheinlich kennen. In diesen Debatten wurde der direkte Zusammenhang von Biomacht und Rassismus, der eben zuvor als Konsens gehalten hat oder zumindest als, das ist etwas, was zur Kenntnis genommen werden muss, wurde unter den Tisch gekehrt. Weil Biomacht im Spektrum der poststrukturalistisch orientierten Bewegungslinken, also die, die damals dieses Buch hier geschrieben haben oder diesen Reader gemacht haben, weil die Biomacht zu diesem Zeitpunkt ein positiver Begriff für die Macht der sogenannten Multitude zur Aufhebung des Kapitalismus wurde. Zwar wurde die, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, also etwas, was vorher als das ist eine Macht, der man sich entwinden muss, die historisch vergänglich ist und so weiter bezeichnet wurde, war auf einmal Biomacht etwas, was wir alle sind und was schon die Vorstufe zum Kommunismus ist. So funktioniert die Argumentation in diesem Buch. Und damit ist natürlich eine Kritik des Zustandekommens dieser Biomacht von uns allen überhaupt nicht mehr vorgesehen, sondern das ist einfach da. Das ist zwar immer noch auf eine gewisse Art historisch, aber es ist positiv historisch, also sowohl im Sinne von Gutfinden als auch im Sinne von einfach so gegeben. Dieses ganze Problem mit dem Begriffsbilden, irgendwie, da wird etwas gefasst, was da nicht drunter passt, was eine Machtwirkung auf die Objekte hat und so weiter. Dieses ganze Problem gibt es in dieser Theorie nicht mehr. Zwar wurde die Eigenständigkeit des Rassismus weiterhin behauptet von diesen Leuten, aber eine theoretische Basis hatte die antirassistische Position damit nicht mehr. Also Identität als Biomacht konnte nicht mehr kritisiert werden. Es wäre jetzt, also das Problem kannten sie natürlich noch oder kennen sie natürlich noch, aber dann kommen dann so Dinge, dass die Identität eine Vielheit ist und all so ein Zeugs. Es gab wieder eine Art revolutionäres Subjekt und der schroffe Bruch zwischen Subjekt und Objekt, der zur Anerkennung der Existenz der rassistischen Differenz nötigt, galt nicht mehr. Vielmehr glitt der politische Antirassismus von diesem Punkt ausgehend schrittweise in antiimperialistische Denkmuster zurück. Der mehr theoretische und akademische Antirassismus spezialisierte sich parallel hierzu auf die Postcolonial Studies und das bedeutete eine doppelte Verschiebung. Einerseits wurde der Kern des Rassismus in die Vergangenheit verschoben, eben in die Kolonialzeit, ohne dass die Dynamik seiner permanenten Erneuerung betrachtet wurde. Dieses Urteil ist vielleicht ein wenig harsch, es ließe sich auch sagen, dass das Post des Postcolonials darauf verweist. Aber im politischen Bewusstsein ist genau der gegenteilige Effekt entstanden. Problematischer noch war eine zweite Verschiebung, die nicht nur Nebeneffekt, sondern Programm war. Mit dieser Verschiebung rücken jene Varianten rassistischer Stereotype in den Vordergrund, die den kolonialen Rassismus prägten und nicht die nationalsozialistische Rassenbiologie und Rassehygiene derjenigen, die sich im 20. Jahrhundert um eine Rolle als große Kolonialmacht betrogen sahen. Also das ist ja das deutsche Phantasma dazu. Auf diesem Weg koppelte sich der poststrukturalistisch orientierte Antirassismus von den antivölkischen Fragestellungen der 90er Jahre ab, die eben nicht nur im antideutschen Spektrum, sondern bei allen Beteiligten eine wichtige Rolle gespielt hatten. In einem Text, der auch hier drin ist, von einem Jan Allers und einer Nadine Gevret, wo es um Rassismus und Identität geht, steht sogar drin, ich weiß, ich habe das nirgendwo anders gefunden, aber es ist jetzt auch egal, da steht drin, dass das Wort Rassismus zuerst in Frankreich entstanden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar als Übersetzung des deutschen Terminus völkisch, weil in Frankreich dafür kein Begriff existierte. Also dieser Vorstellung von der Gesellschaft als einen Naturzusammenhang. Ich weiß nicht, ob man das so nehmen kann. Also der Zeitpunkt der Entstehung des Begriffs Rassismus ist da. Aber selbst wenn das nicht stimmt, unterstreicht aber also eine Erwähnung in so einem Text, aber wie wichtig die Kritik deutscher Identitätsideen auch bei den Poststrukturalistinnen in den 1990er Jahren waren. Also einige Sachen, die man dann später mit der Bahamas-Position in Verbindung gebracht hat, eben die Thematisierung der Spezifik des Völkischen, kommt eigentlich aus den Kulturtheorien der Poststrukturalistinnen. Aber zurück zu Empire. Verbunden war mit der Übernahme von Empire also nicht nur eine Feinderklärung an die antideutsche Kritik, sondern auch der Verlust der eigenen theoretischen Linie. Denn dass der Kern der Biopolitik die Rassenbiologie bildet, geht aus der Wille zum Wissen, das ist der Band von Foucault, Sexualität und Wahrheit, in dem dieser Begriff Biopolitik entwickelt wird, Das geht aus diesem Band recht eindeutig hervor. Bereits die dortige historische Periodisierung passt zur Entstehung der Rassenbiologie, also der beschreibten Zeitraum, in der eben auch die Rassenbiologie entstanden ist. Aber es gibt auch explizite Stellen, etwa wenn Foucault schreibt, Zitat, die Medizin der Perversionen und die Programme der Eugenik bilden innerhalb der Technologie des Sexes die beiden großen Neuerungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Postcolonial Studies beinhalten dagegen eine Schwerpunktsetzung, die in einem seltsamen, zur Verdrängung tendierenden Verhältnis zur antiimperialistischen Regression steht. Denn obwohl der Rassismus bereits im Namen explizit als das Erbe der europäischen Kolonialmächte benannt wird, vornehmlich also von England, Spanien und Portugal, vielleicht auch von den Niederlanden, zu reden wäre, erscheinen in den Debatten die USA qua aktueller imperialistischer Weltmacht bzw. neoimperialistischer oder neokolonialer Weltmacht als Hauptträger des Rassismus. Also das lässt sich da nie wirklich auseinanderdividieren und was, glaube ich, auch einfach schon ganz banal darin hängt, dass da Europäerinnen hauptsächlich amerikanische Literatur rezipieren. Oder, also meistens ist das Literatur, die wichtigen Texte, also Spivak zum Beispiel oder Homi Bhabha, das sind Migrantinnen in die USA, wahrscheinlich in zweiter Generation, weiß ich nicht, die aber dann an amerikanischen Elite-Unis Professorinnen geworden sind und aus der Perspektive reden und noch über den Rassismus in den USA, wie sich der Kolonialismus in den USA fortsetzt und so weiter. Eine koloniale Vergangenheit im europäischen Sinne haben die USA aber nur insofern, als einige ihrer Bundesstaaten lange selbst Kolonien verschiedener europäischer Großmächte waren. Die amerikanische Revolution und die Gründung der Vereinigten Staaten waren der erste erfolgreiche antikoloniale Befreiungskampf und die Sklaverei, der historische Kern des Rassismus in den USA, stand hierzu quer. Kolonial war die Sklaverei insofern, als der Sklavenhandel zu Kolonialzeiten etabliert wurde. Praktiziert wurde die Sklaverei in den USA aber bis zu ihrer formalen Abschaffung 1865 und nach dem Sieg im Unabhängigkeitskrieg 1776 nahm die Zahl der Sklaven inmitten der Begeisterung der bürgerlichen Freiheiten nicht etwa ab, sondern zu. Also dieses enge Koppeln an den Kolonialismus stimmt also für die USA und den Rassismus nicht. Deswegen wird in diesem Postcolonial Studies, solange es um die USA geht, etwas ganz anders verhandelt als das, was das Bedürfnis von deutschen Antirassistinnen ist, wenn sie das rezipieren. Ein nicht gerade geringer Teil der Literatur der Postcolonial Studies resultiert aus der Verarbeitung und Erfahrung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, weil nach dem Civil Rights Act 1964 bzw. 68 endgültig damit begonnen werden musste, die Race Relations, das ist dann die Formulierung, die gängig ist, in der Einwanderungsgesellschaft thematisierbar und damit kritisierbar zu machen. Also etwas, wo Deutschland so meilenweit von entfernt ist. Postcolonial ist in den USA, also im Allgemeinen die ganze Gesellschaft und im Besonderen vornehmlich der Antirassismus, weil er sich nach dem weltweiten Ende der Kolonialzeit zur Aufgabe machte, verschiedene rassistische Erfahrungen ernst zu nehmen. Einerseits waren das die Erfahrungen der Nachfahren befreiter Sklavinnen mit der Sklaverei und andererseits die der Einwandererinnen in die USA mit dem kolonialen Rassismus in allen Teilen der Welt. Zwar beinhaltet auch die Geschichte des Rassismus in den USA eine lange Folge von Einwanderungsbeschränkungen, aber die gesellschaftliche Realität und damit sowohl der Rassismus als auch in Gegnerinnenschaft hierzu der Antirassismus sind deutlich von den erfolgten Einwanderungswellen geprägt. Mit den spezifischen Bedingungen im wiedervereinigten Deutschland der 1990er Jahre oder heute, mit den Ressentiments, die die Abschaffung des Asylrechts begleiteten und mit dem Bewusstsein, mit dem die Festung Europa errichtet wurde, mit dem Grenzregime etc. pp., hat all dies relativ wenig zu tun. Weil der Punkt eben ist, diese Idee, dass die Gesellschaft selbst ein Naturzusammenhang wäre, gegen den muss in den USA nicht argumentiert werden. Es gibt halt diese Race Relations, da ist eine gewisse Art von Naturalismus drin, aber die gesamte Gesellschaft der USA als Rasse zu bezeichnen oder als homogene Identität oder sowas, da kommt kaum jemand drauf. daher, also weil das sozusagen heute der Referenzrahmen von akademischem Antirassismus ist, oder noch schlimmer die Critical Whiteness, daher ist es wohl wenig verwunderlich, dass eine postkolonial orientierte theoretische Reflexion des Rassismus in Deutschland mit dessen Dynamik nicht mithalten konnte und auch von denjenigen, die den Antirassismus nicht explizit aus ihrer Gesellschaftskritik gestrichen haben, nichts Erhellendes mehr kam. Die Orientierung an den Postcolonial Studies verschob die antirassistische Aufmerksamkeit auf denjenigen Pol innerhalb des Rassismus, der zum einen in Deutschland nie der Vorherrschende gewesen war und zum anderen in Krisenzeiten aus allgemeinen gesellschaftlichen Gründen in den Hintergrund tritt. Der Rassismus ist aber durchzogen von einer Differenz, der auch die antirassistische Rassismustheorie prägt, ohne dass diese Prägung gesellschaftstheoretisch verarbeitet worden wäre. Weil wenn das verarbeitet worden wäre, könnte dieses Problem nicht entstehen oder zumindest sehr viel schwerer oder zumindest wäre dann klar, dass da irgendetwas schiefläuft. Exemplarisch deutlich wird diese Differenz an einer Gegenüberstellung der Einleitungen zu den jeweiligen ersten Kapitel zweier Klassiker zum Thema. Der eine Klassiker ist Rassismus, Einführung in Geschichte und Theorie eines Begriffs. Das ist von Robert Miles, das ist auch in den 90er Jahren ein viel gelesenes Buch gewesen. Und das andere ist über den Rassismus, 16 Kapitel zu Anatomie, Geschichte und Deutung des Rassenwahns von Leon Poljakow, Christian de la Campagne und Patrick Gérard Miles. Oder Millet, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch ein Franzose. Da heißt das erste Kapitel Darstellungsformen des Anderen und beginnt so. Also bei Miles jetzt. Zitat Miles. Seit Jahrtausenden sind die durch Produktion, Handel und Kriegsführung determinierten Migrationsbewegungen die Vorbedingung für das Zusammentreffen von Individuen und Gruppen gewesen. Im Verlauf dieser Austauschbeziehungen haben alle Beteiligten Bilder, Vorstellungen und Bewertungen des anderen hervorgebracht und reproduziert, um Erhalten und Erscheinungen derjenigen zu erklären, mit denen sie in Kontakt getreten waren und um Interaktions- und Reaktionsstrategien zu entwerfen. Daraus ergab sich die Produktion von Darstellungsformen oder Repräsentationen des anderen. Das heißt von Bildern und Vorstellungen, die gemessen am je eigenen Selbst andere Menschen nach wirklichen oder zugeschriebenen Eigenschaften kategorisieren. Von daher gibt es eine Dialektik zwischen dem Selbst und den anderen, in der die dem anderen zugeschriebenen Charakterzüge eine Widerspiegelungsform entgegengesetzter Charakterzüge des eigenen Selbst und umgekehrt darstellen. Das war jetzt Miles. Also ihr seht schon, auch in diesem Zitat ist natürlich sofort wieder drin, es geht einmal um die Bilder, die Bedürfnisse, die Repräsentationen und so weiter und zum anderen um die Migrationsbewegungen, also die Seite der Herrschaftsgeschichte, der die Gruppen zu Gruppen macht. Das ist noch irgendwie das Gemeinsame. Jetzt kommt aber, ich stelle direkt das Zitat aus dem anderen Buch dagegen. Da heißt das erste Kapitel Anatomie des Rassismus. Und das wird so eingeleitet. Zitat: Der Ausdruck Rasse, wie er im 20. Jahrhundert auftaucht, wird in verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Im Falle der soziologischen Bedeutung bedeutet der Ausdruck eine Gruppe von Menschen, denen man einen gemeinsamen Ursprung und infolgedessen gemeinsame Züge, geistige wie körperliche, zuschreibt. Also zuschreiben ist auch wieder bei beiden. In der Regel sind diese Merkmale, besonders wenn es sich um Geistige handelt, bei der Rasse, der man sich selbst zugehörig glaubt, gut, bei der anderen Rasse aber tadelnswert oder sogar verabscheuungswürdig. Im Grunde geht es also darum, dass man das, was man von sich selbst oder einem anderen hält, auf seine eigene Gruppe oder andere Gruppe ausdehnt. Was man in Wirklichkeit auf diese Weise bezeichnet, ist eine politische oder kulturelle Gegebenheit, zum Beispiel eine Nation, die aber vom biologischen Standpunkt aus keinerlei Einheitlichkeit aufweist. Hervorgehoben wird dann, also Zitat weiter, was jedoch vom soziologischen Standpunkt aus zählt, ist der Glaube an einen gemeinsamen und besonderen Ursprung, ein Glaube, der häufig eine Feindseligkeit oder Verachtung in Bezug auf eine andere Gruppe mit sich bringt. Und eben das ist Rassismus. So, also erstmal, die beiden Zitate sind eben das, wovon ich vorher sprach, sind ein Definitionsversuch und es sind Definitionen, die beanspruchen, den Rassismus komplett zu definieren. Aber die Differenz, die sich hier auftut, könnte größer kaum sein. Und bereits ein oberflächlicher Blick auf andere Schriften mit Titeln wie Die Geburt des Rassismus, Die Geschichte des Rassismus oder Die Entstehung des Rassismus, also das waren jetzt fiktive Titel, das gibt es ja dauernd als Untertitel. Ein solcher Blick zeigt, dass es in der Forschung zwei Stränge gibt und die arbeiten fast immer entweder mit dem einen oder mit dem anderen Strang oder auf dem anderen Strang angesiedelt sind. Und dafür sind das eben beide Beispiele. Bereits die historische Epoche, der Rassismus zugerechnet wird, unterscheidet sich je nach Strang enorm. In der Variante Poljakow ist der Rassismus eine Sache des 20. Jahrhunderts, die in der Aufklärungsanthropologie historische Vorläufer hat, sich so richtig, aber erst mit der Rassenbiologie im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt hat. Dagegen waren die Höhepunkte des Rassismus, so wie Miles ihn thematisiert, eben die Sklaverei und der Kolonialismus. Also, die sind zu ganz anderen historischen Zeitpunkten entstanden. Es geht aber noch weiter. Bereits die Themengebiete, um die es in den jeweiligen Schriften dann geht, entscheiden in der Regel darüber, welche Seite der Differenz innerhalb des Rassismus betont wird, um die Darstellung des Materials wiederum zu strukturieren. In Auseinandersetzungen etwa, die vom an der Rassenbiologie orientierten Rassismus handeln, steht sehr oft der Antisemitismus im Mittelpunkt. Vom Fremdbild her betrachtet, also von das, was auf der anderen Seite das Interessante ist, also die Repräsentationsformen des anderen und so weiter, vom Fremdbild her betrachtet, ist aber bereits die Zuordnung des Antisemitismus zum Rassismus problematisch. Denn die rassistischen und die antisemitischen Fremdbilder unterscheiden sich so stark, dass eine Zusammenfassung zu sehr unspezifischen Verallgemeinerungen führt. Noch deutlicher wird dieses Problem daran, dass im Rahmen der Kritik der Rassenbiologie, wie etwa auch bei Foucault in Der Wille zum Wissen, sehr häufig auch Euthanasie und Eugenik unter Rassismus gefasst werden. Eine Einschätzung, die völlig plausibel ist, weil beide sich problemlos als, so dann eine beliebte Formulierung, praktische Folgerung aus einem rassistischen Weltbild darstellen lassen. Alexander Bogner hat dies für die Euthanasie in seinem Buch Bioethik und Rassismus, Neugeborene und Koma-Patienten in der deutschen Euthanasie-Debatte ausführlich begründet. Sein Resümee lautet, Zitat Bogner, es wird unschwer erkennbar, dass die Eugenik, wie sie in der historischen Euthanasie-Debatte zutage trat, die Kriterien, die an einem Diskurs angelegt werden müssen, um ihn sinnvoll unter Rassismus zu subsumieren, allesamt erfüllt. Primär ist im Rassismus unter diesem Aspekt nicht die Konstruktion eines Fremdbilds des anderen, sondern primär ist das Selbstbild als Rasse. Es findet damit, das ist dann ein Begriff, der immer wieder auftaucht, eine sogenannte Selbstrassifizierung statt. Die ganze Gesellschaft erscheint in diesem Rassismus als ein Rassenzusammenhang und von denjenigen, die aus der Gesellschaft herausfallen, entsteht ein Fremdbild, das deren Rassequalitäten verneint. Nach dem Fremdbild beurteilt, das in Euthanasie und Eugenik herrscht, ist deren Zuordnung zum Rassismus daher noch absurder als im Fall des Antisemitismus. Nach ihm ließen sie sich vielleicht als Behindertenfeindlichkeit bezeichnen, wenn es denn einen allgemeineren Begriff als Eugenik und Euthanasie geben soll, der beide Praktiken umfasst. Eine Rasse der Behinderten wird aber gar nicht behauptet. Überhaupt erklärt sich der ganze argumentative Aufwand, den Bogner treibt, um die Euthanasie dem Rassismus zurechnen zu können, nur als Zugeständnis an die an den Fremdbildern orientierten Theorien. Denn aus deren Perspektive kann Rassismus überhaupt nur dann vorliegen, wenn die als anders Ausgesonderten einer anderen Rasse zugeordnet und nicht als Abweichung innerhalb der eigenen betrachtet werden. Also für diejenigen, die so vorgehen wie Poljakow und sagen, Rassismus ist dann, wenn man die Gesellschaft als Rassezusammenhang begreift, muss man eigentlich gar nicht argumentieren, dass Eugenik und Euthanasie dazugehören. Das kann man einfach in den rassenbiologischen Schriften nachlesen. Bei denjenigen, die aber vom Fremdbild ausgehen, muss man es machen, weil die sagen, da sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang. An diesen Verwerfungen der beiden Theoriestränge zueinander, also einerseits die historische Verwerfung, ganz anderer Zeitpunkt und andererseits irgendwie ganz andere thematische, also ganz andere Einzelpunkte, die unter Rassismus gefasst werden, wird deutlich, dass gerade die in den Einleitungen von Miles bzw. Poljakow scheinbar identisch als Kern des Rassismus behauptete Relation von Selbstbild und Fremdbild alles andere als eine gesicherte antirassistische Erkenntnis ist. Zwar reden alle davon, also das ist neben der Natur und der Frage, was ist Natur, was ist eines der Hauptthemen der antirassistischen Kritik, aber keineswegs wird das in beiden Strängen der Rassismusforschung ähnlich thematisiert, so ähnlich thematisiert, wie es zunächst den Anschein hat. Vielmehr ergeben sich die beiden differenten Strömungen im Antirassismus geradezu dadurch, dass sie den Rassismus einmal vom Fremdbild und einmal vom Selbstbild her zu entschlüsseln und zu historisieren versuchen. Und es kommt halt sehr Gegensätzliches raus. Hinter der Verschiebung der Theoriestränge gegeneinander, die sich dabei ergibt, steckt mehr als ein theoretischer Reflex auf eine bloße Anpassung der Ressentiments an jeweils spezifische historische und gesellschaftliche Bedingungen von Seiten der Rassistinnen. Also man könnte ja auch sagen, naja gut, da hat sich da halt der Rassismus als ein Rassismus gewandelt. So ist es aber nicht. Es ist, wie sich noch zeigen wird, der innere Aufbau der Ressentiments und der Praktiken, die sich von beiden Seiten der Differenz völlig unterschiedlich darstellen, und eine Theorie, die dies nicht begreift, bleibt einseitig oder je nach Situation sogar gegenstandslos. Ein Vorwurf, den die jeweiligen Seiten, die selbstverständlich voneinander wissen und durcheinander auch immer wieder irritiert sind, durchaus gegeneinander erheben. Zumeist, um sich im Anschluss daran der zentralen Fragen zu entledigen, die die jeweils andere Seite stellt. Miles, also der mit dem Fremdbild thematisieren, verwendet einen großen Teil seines dritten Kapitels, um die, Zitat, begriffliche Verbindung zwischen Rassismus und Rassendiskurs aufzubrechen. Was meint er damit? Er sieht diese Verbindung zwischen Rassismus und Rassendiskurs durch die Geschichte der Skandalisierung des Rassismus gegeben. Der Begriff des Rassismus fand, auch wieder Zitat, zuerst Verwendung für die narzisstische Theorie der arischen Höherwertigkeit und jüdischen Minderwertigkeit. Zitat Ende. Auch wenn hierin bereits die ganze Reduktion des rassenbiologischen Rassendiskurses auf ein Fremdbild steckt, sieht dies zunächst einmal nur aus wie ein simpler Einsatz für eine Erweiterung des Begriffs über den NS hinaus. Denn tatsächlich stammt der Begriff Rassismus aus der Skandalisierung des Tüdelchens nationalsozialistischen Weltbilds und erfuhr seine Verallgemeinerung, weil sich schnell herausstellte, dass sich die skandalisierten rassenbiologischen Begrifflichkeiten leicht historisch zurückverfolgen lassen. Auf diese Verbreiterung scheint das Aufbrechen der begrifflichen Verbindung zunächst einmal nur zu zielen. Tatsächlich erweist sich dieses Aufbrechen und die Reduktion aufs auch noch falsch vorgestellte Fremdbild aber bereits wenige Seiten später als Mittel, um das Problem der Selbstrassifizierung vollständig zu umgehen. Denn die Selbstrassifizierung taucht eben wenige Seiten später nach diesem Zitat unter ganz anderen Vorzeichen wieder neu auf. Nochmal Zitat Miles. Wiewohl nun Rasse ein europäischer Diskurs war, der der Konstruktion des Anderen in seinen verschiedenen Formen diente, so ist er doch kein Diskurs der Unterordnung geblieben. Vielmehr haben diese Anderen im Verlauf des 20. Jahrhunderts ihre Bezeichnung als biologisch unterschiedliche Bevölkerung, als Rasse, oftmals akzeptiert, dabei jedoch die negative Bewertung ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten ins Gegenteil verkehrt. Demzufolge wurde der Rassendiskurs in einen Diskurs des Widerstands umgeformt. Zitat Ende. Zwar will auch Miles, nachdem er die begriffliche Verbindung zwischen Rassismus und Rassendiskurs aufgebrochen hat, also das, was sein Programm war, die narzisstische Theorie, auch Zitat, mit seiner Rassismuskritik selbstverständlich immer noch mitgemeint haben. Also er sagt ja nicht, den Nationalsozialismus zähle ich nicht unter Rassismus. Tatsächlich thematisiert er das Problem der Selbstrassifizierung dann aber so, dass diese entweder nicht miterfasst werden kann oder aber der Rassenwahn der nationalsozialistischen Deutschen als Diskurs des Widerstands gedeutet werden muss. Also wenn er sagt, dass sich selbst als Rasse begreifen, ist ein Widerstandsakt gegen den Rassismus, bleiben eigentlich keine anderen Varianten. Dann hat er das spezifisch Völkische komplett übergangen. Das ist natürlich eine ungewollte Implikation, die er sich dadurch vom Leib hält, dass er im antisemitischen Fremdbild eine Fantasie von arischer Höherwertigkeit und jüdischer Minderwertigkeit erblickt. Also er baut den Antisemitismus so um, als ob das ein übliches Wir sind die Überlegenen Fremdbild wäre. Aber der Antisemitismus funktioniert ja genau umgekehrt. Es ist ja eine Fantasie von jüdischer Höherwertigkeit und besonderer jüdischer Macht. Also er zimmert sich das Fremdbild so zurecht, dass er dann irgendwie da so noch mit hinkommt. Aber das Kernproblem übergeht er. Womit er auch die entscheidende Differenz in Bezug auf Natur, also das zweite wichtige Thema neben Fremdbild, Selbstbild, die entscheidende Differenz in Bezug auf Natur verfehlt. Dagegen pointiert Andrea Truman in ihrem Aufsatz Deconstruct Antisemitism zum unmöglichen Unterfangen in poststrukturalistischer Manier den Antisemitismus zu begreifen, die gegensätzliche Gestalt rassistischer und antisemitischer Fremdbilder. Zitat Truman: Das antisemitische Bild des Jüdischen kommt durch Entnaturalisierung zustande. Also ganz im Gegensatz zum Rassistischen. Sie kritisiert damit ein Phänomen, das sich durch einen Großteil der fremdbildorientierten antirassistischen Literatur zieht und unabhängig von den Problemen innerhalb der Rassismustheorie auch begründet ist durch die Unfähigkeit eines Großteils der Linken, Antisemitismus als konformistische Revolte zu erkennen. Also wenn der Miles das könnte, dann hätte er natürlich nie gesagt, es handelt sich da um ein Widerstandsmoment, weil er dann gewusst hätte, ja genau, das ist das Moment der konformistischen Revolte, sich selbst als Opfer zu begreifen einer jüdischen Übermacht und sich so eben selbst zu naturalisieren oder selbst zu rassifizieren. Es ist damit auch, also eine solche Argumentation von Miles, als Symptombildung des linken Antisemitismus zu deuten. Politisch zum Tragen kommt die Missdeutung der Selbstrassifizierung als Diskurs des Widerstands auch noch in anderer Hinsicht. Und zwar dann, wenn es darum geht, den Rassismus des weißen Proletariats wohlwollend von dem der Herrschenden abzugrenzen. Umgekehrt, also jetzt komme ich zu Poljakow, verstehen diejenigen, die die Selbstrassifizierung in der Rassenbiologie als den Kern des Rassismus thematisieren, nicht ansatzweise, warum sie, wenn sie ehrlich sind, konstatieren müssen, dass das klassifizierend anthropologische Denken der Aufklärung die rassistische Stereotypie bereits in sich erhält. Also das ist dieses Aufklärung kippt in Mythos-Problem. Sie geraten dabei regelmäßig in ernste Probleme, weil sie aus der Anthropologie gerne Klassifikationen ableiten würden, die den rassenbiologischen Kategorien widersprechen. Also die würden gerne sagen, ihr seid ja gar nicht wissenschaftlich mit eurer Rassenbiologie, der Begriff des Menschen sagt ja und so weiter. So eine Argumentation hätten die ganz gerne. Sie kommen leider da immer nicht zu. Also, und wenn sie dazu kommen, sind sie unglaublich flach und selbstwidersprüchlich und so weiter. Poljakow etwa Poljakow et al. Etwa kontrastieren eine scharfe Kritik Voltaires, also berühmter französischer Aufklärer, an der Sklaverei im Namen der Menschenrechte, das was er tatsächlich geschrieben hat, mit einem eindeutig rassistischen Zitat von Voltaire, in dem es heißt, Zitat Voltaire: Die Rasse der Neger, eine von der unsrigen völlig verschiedene Mensch, ist eine von der unsrigen völlig verschiedene Menschenart. Diesen Widerspruch, also einerseits Kritik an der Sklaverei, andererseits Rasse der Neger, parallelisieren Sie mit einem von Ihnen diagnostizierten Widerspruch innerhalb der Aufklärung. Dieser soll verlaufen zwischen einerseits der, Zitat Poljakow, Kritik an den herrschenden Mächten und Glaubenssätzen im Namen der Gedankenfreiheit und, Zitat weiter, Katalogisierung der Menschen im Geiste der erwachenden Naturwissenschaften. Andererseits, also Gedankenfreiheit gut, Naturwissenschaften schlecht. Mal ganz davon abgesehen, und damit haben Sie natürlich dieses Moment von Überlegenheit des Geistes komplett negiert. Also es sind die Geisteswissenschaften, die die Gedankenfreiheit propagieren, und der Aufklärungsrassismus und der Kolonialrassismus macht ja genau die Fähigkeit zur Selbstbestimmung gegenüber der Natur rassistisch geltend. Dieser Rassismus sagt ja, ihr seid nicht dazu fähig, euch selbst zu bestimmen. Ihr habt diese Form von Geisteskompetenz und sowas nicht. Also er macht genau den Punkt an der Aufklärung stark, der das rassistische Moment an der Aufklärung beinhaltet. Mit argumentativen Schachzügen wie diesen entziehen sich die Kritikerinnen der Rassenbiologie der Kritik aufgeklärter bürgerlicher Subjektivität und verfehlen so ihrerseits den Kern der Differenz innerhalb des Rassismus. Denn das markanteste Kennzeichen für diese Differenz ist die Verteilung der beiden Pole Geist bzw. Kultur und Natur innerhalb des rassistischen Denkens. Relevant ist hierfür die Relation dieser beiden Pole zur Vorstellung von Rasse. Die Vertreterinnen des kolonialen Rassismus oder die Vertreterinnen des kolonialen Rassismus sehen sich selbst auf der Seite eines aufgeklärten, rationalen und universellen Geistes bzw. der zivilisierten Kultur. Ihr Rassismus besteht darin, die anderen, natürlich als naturnah, determiniert und daher bloß entindividualisiert, als Exemplare ihrer Rasse, ihrer Instinkte und so weiter zu betrachten. Im Gegensatz hierzu sorgen sich die Vertreterinnen der Rassenbiologie primär um ihre eigenen Rassequalitäten. Ihr Rassismus besteht nicht auf einem eigenen privilegierten Zugang zum Fortschritt, sondern auf regressiver Erhaltung des Bestehenden. Und das ist die historische Differenz bei der ganzen Angelegenheit. Der Geist hingegen wird in der Rassenbiologie und im parallel dazu entstandenen Antisemitismus den Jüdinnen und Juden als Bösartigkeit unterstellt. Also das Überwärtige, besonders Fiese und so weiter. Die Geschichte des in Abgrenzung zum religiösen Antisemitismus, auch Rassenantisemitismus genannten modernen Antisemitismus, beginnt tatsächlich später als die des modernen Rassismus. Die Rassenhygiene, das Schlagwort, unter dem die praktizierte Rassenbiologie zusammengefasst werden kann, ist nichts, den die vermeintlich Minderen unterworfen werden sollen. Vielmehr soll ihr Vollzug, also der Rassenhygiene, für die eigene Höherwertigkeit bürgen. Eine Funktion, die im kolonialen Rassismus der Bildung und Erziehung der Weißen zukam. Also etwas, was am Geist passiert und was dann der Geist mit seiner eigenen Natur machen muss. Also die Natur sich selbst untertan machen und sowas. Zwar bleibt die Vorstellung von Höherwertigkeit eine Konstante, aber der Weg zur Höherwertigkeit soll in der Rassenbiologie in etwas bestehen, was zuvor und von der Seite des Geistes aus als minderwertig betrachtet worden wäre. Dabei, und hierin besteht die Schwierigkeit der antirassistischen Theoriebildung, ist diese Differenz keineswegs absolut, sodass es, würden die unterschiedlichen Aspekte nur einmal ordentlich entwirrt werden, möglich wäre, beide Seiten im Anschluss als zwei völlig verschiedene Dinge zu betrachten. Jeder der bürgerlichen Subjektform zugehörige Rassismus beinhaltete und beinhaltet diesen Widerspruch in sich, weil in ihm der mythologische Gehalt der aufklärerischen Verdopplung der materiellen Welt in eine Natur und in einen Gesellschaftszustand einer sekundären Aneignung unterzogen wird. Der Rassismus vom Standpunkt des Geistes affirmiert dabei die Zwänge der gesellschaftlichen Form, während sich der vom Standpunkt der Rasse nach der Ewigkeit des Naturzustands sehnt. Es handelt sich hierbei nicht um zwei völlig verschiedene Sachverhalte, die nichts miteinander gemein haben, weshalb es durchaus sinnvoll ist, beide als Rassismus zu bezeichnen. Aber einer von beiden Strängen dominiert immer über den anderen. Es handelt sich nicht nur um ein quantitativ bestimmbares Mischverhältnis zwischen an sich eigenständigen Phänomenen. Die Verwandlung des Rassismus vom Standpunkt des Geistes aus in einen vom Standpunkt der Rasse lässt sich darlegen als ein Moment der gesellschaftlichen Krisendynamik, was ich jetzt nicht mehr mache. Ich komme nämlich gerade zum Ende. Es gibt darin eine deutsche Spezifik in der besonderen Betonung des Rassestandpunkts, aber das Phänomen selbst ist allgemein. Also ich habe noch einen weiteren Teil, aber ich glaube, das war jetzt lang genug. Ja, vielen Dank, Justin Mundy. FSK auf 93,0 MHz. Hier folgt nun der Diskussionsteil der Veranstaltung Erscheinungsformen, Formen und Begriffe des Rassismus mit Justin Mundy vom 20. Juni 2014 aus der Roten Flora in Hamburg. Ich würde gerne fragen, das geht ein bisschen zurück wieder an den Anfang deines Vortrags und zwar zur Linken und den linksradikalen Umgang mit einem Rassismusbegriff. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist so ein Kernproblem sowohl der antideutschen als auch der poststrukturalistischen Herangehensweise an eine Antirapolitik, dieses aus den Augen verlieren einer grundsätzlichen Identitätskritik, sondern ein Hin zu einer Identitätspolitik betreiben. Habe ich das richtig verstanden? Erstmal kurz als Frage. Wenn du es von heute aus beschrieben hast, dann ja. Also für Anfang der 90er ist das erstmal die Stärke gewesen, das zu können. Also zwei Theorien, die in der Lage sind, eine Begriffsbildung nicht rational, positiv, dialektisch oder wie auch immer zu fassen, sind die einzigen gewesen, die überhaupt was sagen konnten. Also es gibt sehr viel Aufzunehmendes in diesen beiden Strängen und ich nehme erstmal auch mehr von der antideutschen Richtung auf oder habe erstmal mehr von der antideutschen Richtung aufgenommen. Also zum Beispiel dieses Was Deutsch ist von Jochen Bruhn ist ein ganz hervorragendes Buch, aber von heute aus gesehen würde ich das so sagen. Die haben sich so auseinanderdividiert, dass sie genau auch aneinander sozusagen nur das Gegensätzliche erkennen und das gemeinsame Problem nicht mehr kennen und das war die Identitätskritik. Aber würdest du sagen, dass jetzt mal fernab von dem, wie sich miteinander oder eher gegeneinander auseinandergesetzt wird, dass auch für die eigene Politik das ein Manko ist, das dann aufgetreten ist? Also sowohl was poststrukturalistische Ansätze zu Antirassismus angeht, als auch was antideutsche oder auch vor allem Mangel an antideutschen Ansätzen zu Antirassismus angeht? Ja, würde ich sagen. Aber sie haben sich beide ja auch verändert. Also das Also vom Poststrukturalismus aus gesehen, was mit Empire passiert ist, halte ich schon für sehr relevant. Das lag nicht schon von vornherein drin angelegt oder irgendwie so. Aber sonst ja. Kannst du vielleicht sonst dann einfach dazu noch so ein bisschen mehr sagen, was du denken würdest, was für heute, also für eine antirassistische, weil du willst ja nicht so viel darauf eingehen, wie sozusagen neu entwickelter Antirassismusbegriff oder Rassismusbegriff heute sein könnte. Aber was würde das für eine linke Politik heute heißen, genau damit umzugehen, dass es diesen Bruch gegeben hat damit? Naja, ich würde sagen, erstmal wieder so ein paar Basics dann wieder anerkennen. Also das Problem mit dem keinen positiven Begriff bilden wollen, mal wieder kennen, die Fähigkeit wieder zu erwerben, Ohnmachtserfahrungen einzugestehen und solche Sachen sind erstmal Sachen, die dieses psychologische Moment, was ich ganz am Anfang genannt habe, daran muss erstmal wieder gearbeitet werden oder das muss man erstmal wieder mitkriegen können oder sowas und da fehlt jegliche Fähigkeit inzwischen wieder oder also das war eine viel breitere Basis in den 90ern, als das heute ist. Ja, also meine Frage wäre, du hast ja, wie ich finde, auch nicht zu Unrecht einige Spitzen gegen die Entwicklung der Antideutschen, insbesondere der Bahamas, gebracht, nicht? Also immer dieses darauf abheben, ja, das Glücksversprechen im bürgerlichen Subjekt und so weiter und hast ja ungefähr gesagt, da kann man eigentlich nicht mehr wirklich dran anknüpfen, so, weil das ja zerfallen ist, dieses bürgerliche Subjekt. Also habe ich dich verstanden, nicht? Und dann hast du das so etwas stenogrammatisch sozusagen so formuliert, ja, das bürgerliche Subjekt zeichnen sich dadurch aus, dass es Subjekt und Objekt irgendwie noch miteinander vermitteln kann, sozusagen. Ne? Und da wäre jetzt eigentlich nur meine Frage. Also ich würde schon zugeben, dass sozusagen dieses bürgerliche Subjekt nicht mehr zu retten ist, sozusagen, wie es das mal gegeben hat. Aber es gibt schon, denke ich, noch Rudimente davon, sozusagen. Also ich glaube, man kann es nicht so sagen, dass diese Fähigkeit sozusagen komplett weggefallen wäre. Und da würde ich einfach gerne mal nachfragen, so wie du das sehen würdest. Ich weiß nicht, ob man sowas quantifizieren kann, aber da käme es mir auch gar nicht drauf an, weil ich habe ja auch gesagt, dass das bürgerliche Subjekt in dem Moment, in dem es diese Vermittlung leisten kann zwischen Subjekt und Objekt, also einen Begriff bildet, tatsächlich in Bezug auf die anderen einen rassistischen Begriff bildet. Also das Umkippen von Mythos in Aufklärung ist auch schon zur Hochzeit der Aufklärung am Rassismus und an der Bestimmung der Weiblichkeit zu erkennen. Und dieses Moment darf man nicht runterfallen lassen. Also man muss sich schon wundern, warum die auf die Idee kommen, das Glücksversprechen so zu thematisieren, dass sie dann hergehen, ja und ihr Antirassistinnen und ihr Feministinnen seid hier auf die Speerspitze der Antimoderne. Und deswegen ist die Frage, ob da noch ein bisschen Rest von da ist oder sowas, fast für diese Frage fast gegenstandslos. Das ist wichtig für die Frage, was macht heutige Naturwissenschaft so? Wie ist die Gentechnik einzuschätzen? Ist die Gentechnik ungefähr gleich wie die Rassenbiologie irrational oder nicht oder so? Da muss man sich so Fragen stellen. Was von rationaler Naturbeherrschung ist übrig geblieben? Was ist die instrumentelle Vernunft heute? Oder so Dinge kann man alle fragen. Aber für antirassistische und feministische Kritik spielt das nicht mal eine Rolle, da muss man es sogar gegenteilig betonen, finde ich. Ich habe sonst noch auch eine andere Frage, die so ein bisschen nach der, ja, wurde ja auch schon ein bisschen angesprochen, mit der Handlungsanweisung oder wie man sozusagen auch, wenn man jetzt sich auf diese Form der Betrachtung sozusagen wenn man sich jetzt, wenn man diese Form der Betrachtung nimmt, dann könnte man sich auch die verschiedenen Erscheinungsformen von Rassismus anschauen. Also zum Beispiel, was wir auch immer wieder als Thema hatten, die Mobilmachung gegen Geflüchtetenunterkünfte. Und dann gibt es aber wiederum, wenn man jetzt zum Beispiel vom Lampedusa spricht, so eine andere Argumentationsweise, die sozusagen die Abschottung stark macht. Dann gibt es auch zum Beispiel AfD, Europakritik und so weiter. Es ist da sozusagen dann wichtig, sich genau anzuschauen, welcher Strang das ist, um dann da ganz andere Umgangsweisen sozusagen daraus zu ziehen. Also hat das wirklich grundlegende Konsequenz für die Praxis? Also wenn die Praxis jetzt auch die Überlegung beinhaltet, wie spitze ich eine Polemik zu oder sowas, dann ja. Das würde ich sagen, ist relevant. Es ist natürlich auch relevant für das Erkennen. Also man muss beide Momente sozusagen kennen und man muss sie voneinander unterscheiden können, um jetzt den einen Rassismus zu erkennen. Also dieses Ding von, mein Rassismusbegriff sagt mir so und so, ich nehme jetzt wieder den Miles, also von der Miles-Position, wenn dann aber die Selbstrassifizierung gar nicht bekannt ist in der Theorie, dann siegt natürlich die Abwehr, die das nicht wahrnehmen möchte, das völkische Selbstrassifizieren. Also von der Seite her ist das Auseinanderhalten, glaube ich, wichtig, weil man in den schlechten Abstraktionen, die dann daraus kommen, also es gibt durchaus Leute, die beides kennen und die dann hergehen und sagen, wir machen jetzt mal eine ganz allgemeine Definition von Rassismus. Wir haben da diese verschiedenen Formen, die haben historisch andere Rolle und so weiter, gibt es durchaus Einführungsbücher und die landen dann in schlechten abstrakten Bestimmungen. Irgendwie so Zitate, jetzt nicht wortwörtlich, aber ihr müsst euch so einen akademischen Slang vorstellen, der irgendwie sagt, da gibt es dann lange Aufzählungen. Rassismus ist, wenn man entweder im Namen der Rasse, der Kultur, gegen die Natur, tralala und so weiter, ausgrenzt oder Leute ausgrenzt oder vernichten will. Also es kommen lange Aufzählungen von Ketten, wo aber die ganzen Aufzählungen und die Bestimmungen alle nur Nebensächlichkeiten in Relation zu einem ganz allgemeinen Begriff, zum Beispiel Ausgrenzung ist. Und mit solchen Theorien oder Definitionen kann man komplett nichts anfangen, sowohl wenn man erkennen möchte, was Rassismus ist, als auch wenn man eine Gesellschaftskritik machen möchte, die sagt, wie entsteht das in Relation zum Rest der Gesellschaft, weil man immer ein Abstraktum aus der Gesellschaft erklären will, das in keinem einzigen Kopf existiert, in keiner einzigen Handlung existiert. Also insofern ist das alles tatsächlich, würde ich sagen, auch für Praxis sinnvoll. Also solange man irgendwie sagen möchte, es ist immer gut, sich einen Begriff davon zu machen, womit man konfrontiert ist. Weil mit der akademischen, soziologischen Abstraktion wird man nie konfrontiert sein. Mir ist nur so die Idee gekommen, ob sich diese zwei Rassismusstränge so zueinander verhalten, vielleicht wie positives Recht zu Naturrecht, beziehungsweise die Verdrängung davon oder das Irrewerden dran von den rassistischen Subjekten. Also dass sich die... der Strang, der von sozusagen vom Othering ausgeht, sich auf so einer bürgerlichen, distributiven Rechtsebene bewegt und so eine Sehnsucht nach einer Natur entwickelt und die Selbstrassifizierung und vom Rassifizierungsgedanken ausgehend, was ja ganz gut passen würde zur Krise, wo die bürgerliche Gesellschaft sozusagen ihren Untergrund entdecken will, so eine Sehnsucht nach so einer Synthese von Natur und Geist streben würde. Ich glaube Zustimmung. Also ich würde es so formulieren, tatsächlich das Rechtssubjekt, das freie, gleiche, Warensubjekt und so weiter entwickelt das Bedürfnis nach Natur. Das Umkippen in die Selbstrassifizierung gibt im Krisenmoment diesem Bedürfnis statt, weil normalerweise die Disziplin siegt und in der Krise die Disziplin fragwürdig wird und deswegen sowohl verstärkt werden muss, es wird alles subjektiviert, die Anstrengung muss nur umso größer werden, wir müssen irgendwie den nationalen Willen stark machen und solche Sachen. dadurch kann dieses Bedürfnis sich auf die Gesellschaft übertragen. Und es wird auf einmal nach der Struktur des Bedürfnisses, daher kommt das ganze Irrationale da drin, nach der Struktur des Bedürfnisses, des Unbewussten, wird dann die Gesellschaft beschrieben. Und damit passiert eine Regression in den Naturzustand, den es natürlich real nicht gibt, aber nach um den Gesellschaftszustand aufrechtzuerhalten. Das ist das Umkippen, genau. Ihr hörtet den Mitschnitt zur Veranstaltung Erscheinungsform und Begriffe des Rassismus mit Justin Monday aus der Roten Flora in Hamburg. Das Ganze fand statt am 20. Juni 2014 im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Gruppe Sula Plage mit Namen Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe gab es, wie der Name schon sagt, schon noch andere noch Veranstaltungen, unter anderem mit Thomas Ebermann zum Umgang der Linken mit den Pogrom der 90er Jahre, mit Katharina König zum Umgang der Linken mit dem NSU und mit Markus End zum Thema und zur Kritik des Antiziganismus. Genau, die liefen oder werden auch noch laufen auf FSK und sind auch runterzuladen auf unserem Blog sulaplage.org oder genau auf unserer Facebook-Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. We'll be right back. Bis jetzt.